exklusiv für dich. Hier ist Just Incredible. Produziert von DJ Releasy. Was zum Erdnuss, Butter und Marmeladen Scheiße ist das hier überhaupt? Come on, let's go. Ey yo, Movie, wo Nani Nani, Cruise bis zur Party, Honey. Ist alles gut, ich buch'n Flug bis nach Bali, Mami. Ich bin so pimped out, hol jetzt den Crystal. Ich zeig dir Tricks, bis du wippst, du bist shit, wow. Gib mir den Wodka, oh, ich mach den Schotter, ho. Will, dass du chillst, hier kommt Ilf mit dem Monster Flow. Ich seh so gut aus, das stört dich, dann kehr um. Die Jeans ist ey, wie so das Jersey verkehrt, wo ich buck. Denn ich bin der King, guck auf den Pinky-Ring. Menage, Versace im Club, weil die Dinge blinken. Hip-Hop's okay, mach Rim-Jobs im Schnee. Ist krass, du bist nass, so wie Sindbad auf See. Bin härter als Chiris, kipp Erdbeer, Kiris. Mädels, begehen mit meinem Schwert, Harakiri. Ich kenn deinen Namen, Susanne zur Freiheit. Komm, wir gestalten zusammen unsere Freizeit. Wow, wow.